Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar, weil es möglicherweise Musik enthält, für die die erforderlichen Musikrechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden. Genau diese Worte stehen auf YouTube und zwar ziemlich oft. Und zwar statt Musikvideos, die wir gerne sehen würden. Dann denkt man, toll, die GEMA mal wieder. Und genau das stört aber diese GEMA. Und deswegen hat sie eine Unterlassungsklage gegen YouTube eingereicht. Will verhindern, dass eben diese Sperrtafeln da immer auf YouTube stehen, mit denen die Schuld der GEMA in die Schuhe geschoben wird. Wie groß das Ausmaß dieser Sperrung tatsächlich ist, das zeigt eine App, die Martina Schulte ausgegraben hat, unsere Webbeschauerin heute. Gleich spielen wir mal mit dieser App, aber sag uns doch vorher vielleicht nochmal, was es eigentlich ist für ein Projekt. Also Google selbst verrät uns ja leider nicht, wie viele Videos genau in Deutschland oder in anderen Ländern gesperrt sind. Und diese neue App, die die Jungs von Open Data City programmiert haben, namens GEMA versus YouTube Top 1000, kann uns da wirklich weiterhelfen. Sie schaut sich nämlich die Verfügbarkeit der Top 1000 Videos bei YouTube an. Das sind Videos mit mehr als 42 Millionen Aufrufen. Open Data City lässt jetzt eine Software, einen sogenannten Crawler mit Browserkennung 10 verschiedener Länder, durch die Top 1000 Videotitel durchlaufen und auf Basis dieser Anfragen wird die Verfügbarkeit der Videos ausgerechnet. Super Tool mit einer kleinen Einschränkung. Das Netzfilmblog schreibt, einen kleinen Beigeschmack hinterlässt die Tatsache, dass dieses Projekt ausgerechnet von MyVideo gesponsert wurde, einer Konkurrenzplattform von YouTube, die nicht ganz zufällig einen Nutzungsvertrag mit der GEMA abgeschlossen hat. Auch wenn MyVideo nach Angaben der Macher von Open Data City kein redaktionelles Einfluss auf das Projekt hatte. Gut, das behalten wir jetzt alles im Hinterkopf. Genau. Wenn wir uns mal tatsächlich der App zuwenden, du hast sie hier aufgerufen, die Seite, und ja, es sieht ganz schick aus. Es ist ganz gut gemacht. Ne? Ja. Man sieht auf der linken Seite ein Rechteck mit roten und weißen kleinen Rechtecken darin. Wie so ein Mosaik sieht das aus. Die weißen sind frei. Ne? Ja, und die roten sind die gesperrten und die weißen sind sozusagen die Videos, die verfügbar sind. Jetzt klicken wir einfach mal hier auf den ersten Knopf. Rechts alle in Deutschland gesperrten Videos. Klack. 61,5%. Verdammt rot alles, ne? Das ist ein roter Flickenteppich. Ganz, ja, Wahnsinn. So viel ist das. Ja, und jetzt schauen wir mal, warum sind die gesperrt? Also bei welchen, wie viel Prozent dieser 61,5% gibt es bestehende Rechtsprobleme? Nächster Knopf. Da. Das ist jetzt 8,4% und fast alles weiß und man weiß es nicht. Naja. Okay. Das heißt, ja, und jetzt drücken wir mal auf möglicherweise rechte Probleme. Tada, alles wird wieder rot. Verstehe, da sind es 53,1%. Das ist ja wirklich eine Menge. Das heißt, zu den meisten Videos oder bei den meisten Videos, die da gesperrt sind, ist überhaupt nicht klar, ob es da wirklich rechte Probleme gibt. Genau. Und die werden sozusagen gesperrt in einer Art automatisierten Prozess. Und zwar von YouTube. Denn sonst sagt das YouTube Mutterschiff Google, wäre das Prozessrisiko zu groß. Es gibt nämlich, sagt Google, für YouTube keine Möglichkeit zu überprüfen, für welche Clips die GEMA Rechte vertritt und welche Rechte frei seien. Und deswegen sperrt man prophylaktisch einfach fast alle. Das heißt, diese feine kleine App zeigt uns, dass die GEMA nicht ausschließlich der Grund für die Sperrung der Videos ist, sondern dass YouTube eigentlich Seiten im Voraus sperrt, um Zahlungen der GEMA zu vermeiden. Verstehe. Und dann kann man auch ein bisschen mehr verstehen, warum YouTube das vielleicht nicht so ganz super findet, dass da immer steht, dass die GEMA das nicht so ganz super findet, dass da immer steht, sie sei schuld. Kann man auch schauen, wie es in anderen Ländern aussieht? Ja, dafür gibt es den großartigen Knopf in anderen Staaten. Tada, da drücken wir jetzt auch nochmal drauf. 18,8. Ja, das heißt, 60% bei uns, 18,8% in anderen Staaten. Das kann man jetzt auch noch mal ein bisschen weiter aufdröseln. Dazu habe ich mal eine Tabelle mitgebracht und da sehen wir auf den ersten Blick, mit unseren 60% liegen wir weltweit. Das ist ja der Hammer. Wir sind da in einem illustren Umfeld, sagen wir mal. Ja, also ganz wir liegen oben. Ganz oben mit einem ganz langen Balken und es folgen dann Staaten. Südsudan, Vatikanstadt, Orland, Myanmar, palästinensische Autonomiegebiete, Kirgisistan, Afghanistan, Bermuda, irgendwelche westlichen Industriestaaten sind nicht darunter. Also du siehst auch nochmal, was das irgendwie im internationalen Vergleich für eine Dimension hat und was für eine Auswirkung dieser Streit auch hat zwischen GEMA und YouTube. Gibt es denn da weiterhin irgendwie keine Chance, dass sie sich einigen, dass es da eine Lösung gibt? Also der GEMA-Chef Harald Heker, der hat am Wochenende noch auf der Musikmesse MIDEM gesagt, er sei, Zitat, nach wie vor guten Mutes, dass man doch noch zu einer Einigung mit Google kommen könnte. Die GEMA will ja eine prozentuale Beteiligung an den Werbeeinnahmen und zusätzlich noch eine Zahlung pro View eines Videos auf YouTube, und zwar von 0,375 Cent, also wohlgemerkt nicht Euro, 0,375 Cent. Und Google lehnt das ab. Stattdessen gibt es halt immer wieder neue Winkelzüge zwischen den beiden. Und vor einigen Tagen, du hast es ja in der Anmoderation erwähnt, zum Beispiel eben diese Unterlassungsklage gegen YouTube. Genau, schauen wir uns die nochmal an. Worum geht es bei dieser Klage? Also du hast es schon gesagt, die GEMA findet, wie wir gerade ja auch gelernt haben, nicht ganz zu Unrecht, dass diese Sperrhinweise bei den blockierten YouTube-Videos in Deutschland ein bisschen unfair sind. Ich habe hier nochmal ein Zitat von GEMA-Chef Heker, der sagt, durch den eingeblendeten Text werde der falsche Eindruck erweckt, dass die GEMA die Lizenzierung von Musiknutzung kategorisch verweigere. Tatsächlich sei die GEMA jedoch immer bereit, eine Lizenz zu erteilen, die YouTube nach den gesetzlichen Regelungen auch jederzeit einseitig hätte erwerben können. YouTube hat immer erwidert, man wüsste gar nicht so genau, über welche Rechte die GEMA verfügt, sprich bei welchem Video das der Fall ist, bei welchem nicht. Man hört es der Musik halt nicht an. Genau, und die Sperrtafeln seien halt gewählt, um auf diese Rechtsunsicherheit hinzuweisen. Und ich glaube, mit Hilfe dieser App haben wir jetzt mal verstanden, wie das richtig einzuschätzen ist. Danke dafür, Martina Schulte mit der Webschau.